Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute lange Nächte. Ich wartete seit gut einer halben Stunde am Straßenrand. Es war ein sonniger Frühlingstag. Die Tauben gurrten, die Passanten knurrten und die Taxifahrer murrten, weil keiner das Vergnügen hatte, mich mitnehmen zu dürfen. Stattdessen wartete ich auf eine weiße Limousine, in der eine ganze Fußballmannschaft samt Trainer und Masseur Platz gehabt hätte. Sie gehörte Simon Stucki, einem erfolgreichen Unternehmer und Lebemann, der den zweifelhaften Ruf genoss, für mindestens 8 Kinder, die er nie zu Gesicht bekam, Alimente zu bezahlen. Schlimm, dieser Verkehr. Also wenn es so weitergeht, dann fliege ich nur noch mit dem Hubschrauber in der Stadt herum. Genau so habe ich sie mir auch vorgestellt. Tatsächlich, ja. Sie glauben doch nicht all die Klischees, die man über mich erzählt. Alles übertrieben und erfunden. Dann stimmt es also nicht, dass Sie sich die Zähne mit Champagner putzen. Sehen Sie, das ist auch so eine Übertreibung. Manchmal benutze ich dazu auch Cognac. Toll. Und dann lassen Sie sich stundenlang durch die Stadt kutschieren und laden ab und zu einen Privatdetektiv zum Smalltalk ein. Nein, nein, ich habe da ein kleines Problem. Es hängt mit der vergangenen Nacht zusammen. Können Sie sich nicht mehr an den Namen Ihrer Gespielen erinnern? Darum geht es nicht. Ich habe gestern Nacht einen Ring verloren. Einen scheußlichen blauen Siegelring, ein Erbstück meines Großvaters. Ich trage ihn immer in der Innentasche meiner Jacke für den Fall der Fälle, wissen Sie denn? Dann nämlich, wenn meine Mutter plötzlich auftaucht. Sie wäre sehr traurig, wenn ich den Ring nicht tragen würde. Und ich soll jetzt in leeren Champagnerflaschen nach dem Ring suchen. Sie sollen mir den Ring wieder besorgen. Sollte kein Problem sein. Ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, was gestern Nacht alles passierte, aber ich habe in meiner Brieftasche eine Visitenkarte gefunden. Vera hat sie mir gegeben. Und wer ist Vera? Eine junge Frau. Ja, mehr weiß ich leider nicht über sie. Sie sieht toll aus. Glaube ich wenigstens. So genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Besorgen Sie mir den Ring, sollte kein Problem sein. Sie hat ihn vermutlich gestohlen, dachte wohl, dass er wertvoll ist. Ja, geben Sie einen Tausender. Habe keine Zeit, dem scheußlichen Ring nachzurennen. Er drückte mir einen Umschlag mit 4 Tausender in die Hand. Ich unterschrieb die Quittung und er setzte mich am Bahnhof ab. Die Visitenkarte, die er mir gab, gehörte zu einem Coiffeursalon in der Nähe der Bahnhofstraße. Ich betrat den gestylten Laden und eine Frau mit einer Schere in der Hand kam auf mich zu. Sie haben Glück. Vor wenigen Minuten hat ein Stammkunde abgesagt. Sie waren noch nie bei uns, oder? Nein, nein. Und vermutlich werde ich auch nie wieder hier auftauchen. Oh, bedauerlich. Mein Salon genießt einen hervorragenden Ruf. Ich mache Ihnen ein Angebot. Waschen, schneiden, föhnen für 70 Franken, weil Sie es sind. Ja, dafür kann ich mir woanders einen neuen Kopf kaufen. Sind Sie Vera? Nein, Vera hat heute frei. Ich bin Dominik Meyer. Mir gehört der Salon. Wo kann ich Vera finden? Beruflich oder privat? Das ist mir egal. Ich hoffe, sie macht keine Schwarzarbeit bei ihr zu Hause. Das mag ich nicht. Kunden abwerben und privat für ein Taschengeld frisieren. Sie schrieb mir die Adresse auf. Ich sah mich im Salon um und entdeckte einige Fotos von Männern oder Gestalten, die einmal Männer waren. Jetzt sahen sie entweder aus wie Igel oder die Haare auf ihrem Kopf glichen einer farbigen Pudelmütze. Ich nahm das Tram und fuhr zu Veras Privatadresse. Ein unscheinbares Haus in einem Außenquartier. Ruhig gelegen, viel Grün drumherum. Im 2. Stock vor Veras Wohnungstür traf ich auf einen Mann. Es ist so grauenhaft, so entsetzlich, so abscheulich. So übel ist Ihr Haarschnitt auch wieder nicht, oder hat Ihnen Vera ein Ohr abgeschnitten? Sie war eine erstklassige Friseuse, so kreativ, so unkonventionell. Ich habe sie geliebt. Und jetzt heiratet sie eine Trockenhaube. Das ist aber wirklich tragisch. Vera ist tot. Man hat sie erstochen. Sie liegt nackt und tot in ihrem Bett. Und ich war nicht bei ihr, als es geschah. Ich war im Krafttraining. Entsetzlich, furchtbar. Irgendwie kolossal traurig ist das. Er machte noch eine Weile so weiter. Ich stieß ihn sanft zur Seite und betrat die Wohnung. Weit kam ich allerdings nicht. Die Polizei war bereits dabei, sämtliche Spuren zu verwischen. Üble Sache, Maloney. Der Mörder muss ausgerastet sein. Er hat 2 Dutzend Mal zugestochen. Das ganze Schlafzimmer ist voll Blut. Auch der Täter muss einiges abgekriegt haben. Der junge Mann hat uns angerufen. Er wollte die Tote besuchen und fand die Leiche. Wie lange ist sie schon tot? Moment mal, Maloney. Wie kommen Sie eigentlich hierher? Haben Sie wieder heimlich Polizeifunk gehört? Oder haben Sie im Kofferraum eines unserer Wagen übernachtet? Ich schwieg und versuchte, einen Blick ins Schlafzimmer zu werfen. Ich sah aber nur den Rücken eines anderen Beamten. Links, unterhalb meines Magens, spürte ich ein leichtes Ziehen. Zudem spürte ich einen leichten Druck unter der Schädeldecke. Vermutlich hatte sich der Föhn in mein Gehirn geschlichen. Ich verfluchte meinen champagnersaufenden Klienten und dachte mir für die Polizei eine hübsche Geschichte aus. Ich störte die Beamten noch ein wenig bei der Arbeit und schaute mich unauffällig in der Wohnung der Toten um. Ein blauer Siegelring war nirgends zu sehen. Es wäre auch zu schön gewesen. In meinem Büro betrachtete ich eine Weile die 4000er und überlegte, was ich mir Schönes davon kaufen sollte. Ich entschied mich für eine neue Sonnenbrille. Derart neu eingekleidet traf ich meinen Klienten am nächsten Morgen in einem gediegenen Business Club. Das hat mir gerade noch gefehlt. Erstochen, sagten Sie? Ja. Nicht auszudenken, wenn die Polizei bei den Ermittlungen auf mich stößt. Können Sie mich da raushalten? Das hängt ganz von Ihnen ab. Haben Sie mit dem Mord etwas zu tun? Ich? Sind Sie verrückt? Ich ermorde niemanden. Das habe ich doch nicht nötig. Vielleicht stachen Sie im Suff zu, weil Vera von Ihren Verführungskünsten nicht begeistert war. Da kennen Sie mich aber schlecht, Maloney. Ich steche nicht zu. Ich bin ein friedlicher Mensch. Ich mag es, Spaß zu haben. Das gebe ich zu. Und ich habe viel Spaß. Auch mit Frauen. Mit vielen Frauen. Aber ich bringe doch niemanden um. Das ist absurd. Was genau ist in der fraglichen Nacht geschehen? Wenn ich das wüsste, dann ging es mir besser. Habe ein Blackout. Weiß nur noch, dass ich zusammen mit ein paar anderen Leuten die Bar verließ und woanders hinging. Ja, dann folgt ein Loch, ist nichts mehr da. Wissen Sie, ich liebe anonyme Besäufnisse mit Leuten, die ich nicht kenne. Ja, niemand, der mich über den Tisch ziehen will oder der sich von mir eine Karriere als Model oder Schauspieler oder was weiß ich verspricht. Wollte Vera als Model Karriere machen? Ja, schon möglich. Die jungen Dinger sind doch völlig übergeschnappt. Schauen sich täglich im Fernsehen an, wie die Supermodels über den Laufsteg wackeln und haben nur noch Mode und Geld im Kopf. Dabei gibt es nichts Öderes als das Leben in der Modebranche. Ich weiß, wovon ich rede. War mit einigen dieser Star-Models im Bett. Da lernst du alles über Magersucht, Depressionen und die Paranoia vor Pickeln und Zellulitis. Also viel Spaß hast du mit den Frauen nicht. Die sind so erotisch wie die Führungsetage einer Bankfiliale. Ich erfuhr noch einiges mehr über das triste Dasein der Erfolgreichen und dachte an mein fröhliches Dasein als Underdog. Als ich den ausgeflippten Coiffeursalon betrat, begrüßte mich Frau Meier wie einen Stammkunden. Der Tod ihrer Angestellten hatte sie nicht dazu veranlasst, ihren Salon einen Tag lang zu schließen. Das Leben geht weiter, irgendwie. Finden Sie nicht auch? Irgendwie schon, ja. Sie haben Vera nicht besonders gemocht, oder? Was heißt schon mögen? Sie hatte Flausen im Kopf, wollte ohne Arbeit weit kommen. Ich habe jahrelang gebraucht, bis ich das wurde, was ich heute bin. Jahre der Arbeit, nicht Jahre der Träume. Na, sie wollte das einfach nicht wahrhaben. Was hatte sie für Freunde? Schlechte. Niemand hat ihr die Wahrheit gesagt. Was für eine Wahrheit? Sie wollte Model werden. Mit 24 war sie dafür aber schon zu alt. Und mindestens 5 Zentimeter zu klein. Sie war hübsch, aber das genügt nicht. Hatte sie einen Freund? Hm? Frank, netter Kerl. Leider hatte auch er nicht den Mut, sie auf den Teppich runterzuholen. Könnte er sie ermordet haben? Vielleicht, weil sie ihn verlassen wollte? Nein. Nein, Frank würde so etwas nicht tun. Frank züchtet zu Hause Bonsais. Den genauen Zusammenhang zwischen den Bonsais und der Gewalttätigkeit konnte sie mir zwar nicht erklären. Dafür zeigte sie mir in einem herumliegenden Heft die neueste Frisurenmode aus Paris. Nachdem ich dies schaudernd zur Kenntnis genommen hatte, machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium. Wir sind in unseren Ermittlungen einen schönen Schritt weitergekommen, Maloney. Wir wissen jetzt nämlich, dass die Tote mit einem Küchenmesser erstochen wurde. Wieso? Hat sich die Tatwaffe bei Ihnen gemeldet? Wir haben die Tatwaffe im Schlafzimmer der Toten gefunden. Keine Fingerabdrücke. Wir haben aber noch viel mehr gefunden, Maloney. Zum Beispiel Fotos. Toll! Und was machen Sie mit den Fotos? Zu Hause ins eigene Album kleben? Auf den Fotos sieht man einen Kalender, Maloney. Und eine Uhr. Interessante Motive. In der Tat, Maloney. In der Tat. Kalender und Uhrzeit sagen eindeutig aus, dass die Aufnahmen in der Mordnacht gemacht wurden. Und wissen Sie, was man auf den Fotos sieht? Ein Kalender und eine Uhr beim gemeinsamen Liebesspiel? Falsch, Maloney! Man sieht die Tote zusammen mit einem Mann. Beide tragen nicht sehr viele Kleider. Schauen Sie mal. Vielleicht erkennen Sie den Mann, Maloney. Er zeigte mir die Schnappschüsse. Sie waren mit einer Sofortbildkamera gemacht. Gute Qualität. Man sah darauf eine Frau, vermutlich Vera, mit einem hauchdünnen Slip bekleidet und einen Mann in Boxershorts. Ich schüttelte den Kopf und gab den Polizisten die Fotos zurück. Natürlich hatte ich den Mann auf den Fotos erkannt, auch wenn man ihn nur im Profil abgelichtet hatte. Mein Klient war nicht sehr erfreut über mein Auftauchen in seinem schönen Büro. Das geht nicht, Maloney. Niemand darf wissen, dass ich etwas mit dem Tod dieser Frau zu tun habe. Es gibt Fotos, die Sie zusammen mit Vera zeigen. Aufgenommen in der Mordnacht, in Veras Schlafzimmer. Vera ist praktisch nackt darauf zu sehen. Unmöglich, das muss eine Fälschung sein. Lassen Sie die Hosen runter, Stucki. Was? Wie bitte? Sind Sie übergeschnappt? Auf den Fotos sieht man einen Mann in Boxershorts. Auf den Boxershorts sind kleine Elefanten abgebildet. Elefanten? Elefanten! Trugen Sie in der Mordnacht Elefanten auf Ihrem Arsch? Die Boxershorts sind ein Geschenk meiner Mutter. Sie hat mich immer den kleinen Elefanten genannt. Ah, verdammter Mist, ich hatte keine Ahnung, dass ich mich in jener ausgezogen hatte. Oh, ich muss darüber nachdenken. Möchten Sie etwas trinken? Stucki holte eine Flasche Cognac aus seiner hell erleuchteten Bar. Er schenkte mir mit zitternden Händen ein. Der Cognac schmeckte nicht übel. Stucki ging nervös in seinem Büro auf und ab. Er sagte, dass er sich immer noch an nichts erinnern könne. Ich hatte langsam meine Zweifel an dem, was er mir sagte. Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sich einer meiner Klienten als Mörder herausstellt. Mein Klient dachte über eine Viertelstunde angestrengt nach, ohne dass er in seinem Gedächtnis fündig wurde. Sein Büro war mit teuren Teppichen, Gemälden und Möbeln ausstaffiert. Wo mein Auge hinsah, traf ich nur auf das Feinste. Stucki setzte sich wieder und zeigte mit dem Finger auf mich. Ich mag das nicht besonders. Sie sagten, dass das Bilder aus einer Sofortbildkamera waren? Ja, hervorragende Qualität. Man sieht, dass sie mehr als nur einen Bauchansatz haben. Gibt es Sofortbildkameras mit Selbstauslöser? Vermutlich schon. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Es könnte noch jemand in der Wohnung gewesen sein. Was heißt da könnte? Es muss ganz einfach noch einer da gewesen sein. Der Mörder. Er hat die Fotos gemacht. Der Mörder knipst aus dem Wandschrank oder aus dem Bücherregal. Das hätten Sie sehen müssen. Ja, natürlich, natürlich. Vermutlich hat er sich nicht versteckt. Ich habe ihn einfach vergessen, wie alles andere auch. Ja, wie ist so etwas bloß möglich? Mit Medikamenten zum Beispiel. Ja, das könnte hinhauen. Er hat mir etwas in den Champagner gemixt, die Fotos gemacht und Vera erstochen. Ja, nur wie aber bin ich wieder nach Hause gekommen? Besoffen und glücklich vermutlich. Oder nüchtern und entsetzt. Entsetzt über das, was Sie getan haben. Also jetzt reicht es aber, Maloney. Ich habe nichts getan. Ich habe weder mit ihr gebumst, noch habe ich sie ermordet. So etwas würde ich nicht vergessen. Ich meine, das Bumsen ist mir noch nie passiert. Er näherte sich einem Grad der Verzweiflung, die wohl das Äußerste war, das er an Verzweiflung zuließ. Männer wie er waren es sich gewohnt, alles im Griff zu haben oder zumindest so zu tun, als hätten sie alles im Griff. Ich besuchte die Frau mit den vielen Scheren. Sie war gerade dabei, die unansehnlichen Strähnen eines alternden Playboys zu färben. Einen Fotografen? Ja, natürlich kannte Vera Fotografen. Eine ganze Menge sogar. Sie erhoffte sich dadurch bessere Startchancen. Hat sie mit ihren Startchancen geschlafen? Nicht mit allen. Vor allem mit einem nicht. Ein unsäglicher Geselle. Abgehalftert und unansehnlich. Wie heißt der Mann? Roland Casanova. Als er hier das erste Mal reinkam, sagte er, ich bin der Casanova, wo sind die Frauen? Ein unmöglicher Kerl. Er hat sein Atelier 2 Straßen weiter. Er lebt auch dort. Ja, wenn Sie mich fragen, ist das ein Sozialfall und keine Startchance. Aber Vera schien das egal zu sein. Casanova habe Kontakte, sagte sie zu mir. Das Fotoatelier Casanovas war ein dunkler Laden im Hinterhof eines gelben Hauses. Die Fenster waren staubig, die Klingel defekt. Niemand öffnete auf mein Klopfen. Ich wartete eine Weile, als ein Mann erschien, der bestens in das heruntergekommene Atelier gepasst hätte. Das ist jetzt aber unfair, Maloney. Sie haben mir gar nicht gesagt, dass Sie wussten, wer die Fotos gemacht hat. Casanova war ein Bekannter der Toten und er ist Fotograf. Und gar kein schlechter, Maloney. Ich habe mir vor 15 Jahren ein paar Passbilder von ihm machen lassen. 30 Stück. Die benutze ich heute noch. Wahrscheinlich haben Sie schon vor 30 Jahren so ausgesehen wie heute. Viel hässlicher konnten Sie nicht mehr werden. Weshalb sind Sie eigentlich hier, Maloney? Ermitteln Sie auch im Mordfall Rousseau? Vera Rousseau? So ist die Frau. Üble Sache. Wir haben in der Wohnung der Toten Porträtaufnahmen gefunden. Auf der Rückseite war der Stempel Casanovas. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, wer der Mann in den Shorts ist. Elefantenshorts, so etwas Lächerliches. Ich trage am liebsten ganz einfache, weiße Unterhosen. Und Sie, Maloney, etwa auch Elefanten? Ehe ich ihm meine modischen Boxershorts zeigen konnte, wurden wir beide durch einen älteren Mann abgelenkt, der müde und gebückt über den Hinterhof ging und sich zu uns gesellte. Geschlossen. Geht mir nicht gut. Kommen Sie morgen wieder oder nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist besser. Sind Sie Roland Casanova, der Fotograf? Brüllen Sie nicht so. Bin doch nicht taub. Das macht er immer so. Soll einschüchternd wirken. Ich ziehe es vor, Leuten wie Ihnen eine Handgranate in die Hose zu stecken. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ist mir sowieso alles egal. Sie möchten also ein Geständnis ablegen? Nein. Ich möchte meine Jacke ablegen. Wenn es sein muss, kommen Sie rein. Aber brüllen Sie nicht so herum. Mein Trommelfell ist sensibel. So, so, sensibel. Und was ist mit der jungen Frau Rousseau? War die etwa nicht sensibel? Ach, hören Sie doch auf. Ist mir alles scheißegal. Er machte eine wegwerfende Handbewegung und öffnete die Tür zu seinem Atelier. Im Innern roch es nach Chemikalien und abgestandenem Zigarrenrauch. Casanova setzte sich auf einen alten Holzstuhl. Ich war einmal ein guter Fotograf. Hatte das gewisse Etwas. Ist längst vorbei. Heute knipse ich nur noch. Keine Inspiration. Keine Spannung dabei, nur noch Routine. Das interessiert mich nicht, Herr Casanova. Was geschah in der Nacht, als Sie Frau Rousseau umbrachten? Hören Sie mir zu und brüllen Sie nicht herum, sonst schmeiß ich Sie raus samt Ihrem Komparsen. Falls Sie mich meinen, liegen Sie total daneben, Casanova. Ich bin bloß auf der Suche nach einem Siegelring. Was soll das wieder heißen, Maloney? Davon haben Sie mir noch gar nichts erzählt. Geht Sie auch nichts an. Wo ist der blaue Siegelring, Casanova? Hab ihn weggeschmissen. Liegt draußen im Container. Ein scheußlicher Ring. Wusste gar nicht, wie er in meine Tasche kam. Stucki hat ihn verloren. Wer zum Teufel ist Stucki, Maloney? Langsam verstehe ich gar nichts mehr. Kann ich jetzt mein Geständnis ablegen und mich in eine Einzelzelle zurückziehen? Was haben Sie Stucki in den Drink gemixt? Was für ein Drink, Maloney? Nichts habe ich ihm reingetan. Stockbesoffen war er. Vera hat sich ihm an den Hals geworfen, wollte ihn unbedingt ins Bett nehmen. Aber er hatte keine Lust, zog sich wieder an und ging. Ich blieb und sagte Vera, dass sie mich haben könne. Sie lachte nur. Da holten sie das Messer und stachen zu. Ein Scheißleben ist das. Ab 50 wird alles noch schlimmer. Das Talent ist weg. Die Kraft ist weg. Die Ausstrahlung im Eimer. Bin wieder ein Niemand. Nicht einmal Vera wollte mich. Und die war nicht wählerisch. Sie geben also zu, Vera Russo ermordet zu haben. Diese Wut plötzlich. Wie ein Krampf im Bauch. Etwas trieb mich dazu. Er hatte mich nicht mehr unter Kontrolle. Mist. Leute wie Stucki haben sich unter Kontrolle. Haben alles im Griff. Schon wieder dieser Stucki. Aber mir sagt natürlich niemand, wer der Mann ist. Ich machte mich vorsichtig aus dem Staub. Es dauerte eine halbe Stunde, bis ich im Container den Siegelring fand. Eine Frau, die mir bei der Wühlarbeit zuschaute, kam auf mich zu und steckte mir ein Stück Brot zu. Ich bedankte mich und ging mit dem Ring und dem Brot zu meinem Klienten. Er atmete erleichtert auf und drückte mir zum Abschied einen Tausender in die Hand. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Lange Nächte.